Ich muss, ich will gehorsam sein. Mir geht die Trennung bitter ein. Doch meines Königs Wink gebietet meinem Willen. Und ich bin fertig, euren Wunsch so viel mir möglich zu erfüllen.